Ellie und Allies, der Talk über Kunst und Künstler in und um Oldenburg. Sendeverantwortlichkeit und Konzept, Almut Siebmann. Moderation und Technik, Ellie. Co-Moderation, Gescher G14. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ellie und ich möchte euch monatlich einen Künstler meiner Wahl vorstellen, den sogenannten Ally des Monats. Bevor wir jetzt von Gescher G14 und meiner Band Ganymede Swamp den Song The Beauty and the Beast hören, wird Gescher euch meinen Ally des Monats vorstellen und wen wir dieses Mal eingeladen haben. Das erfahrt ihr jetzt. Heute haben wir bei Ellie and Allies mich als Gast im Studio. Ich bin Gescher G14, habe das Intro für Ellie komponiert und geleite euch als Gastmoderator mit einem kurzen Künstlerüberblick in jede Sendung bei Ellie and Allies. Ellie und ich sind schon länger gemeinsam kreativ aktiv, denn ich habe auch für ihre vorherige Sendung Radio Reptile Expression das Intro aufgenommen und wir haben eine gemeinsame Band namens Ganymede Swamp. Aber heute bin ich nicht deshalb hier und auch nicht, um euch die Kopfkracher näher zu bringen. Das ist nämlich die Band von meinem Bruder Fredanko und mir. Nein, heute präsentiere ich euch Clash Clash Bang Bang, die Band von den vier sympathischen Außerirdischen. Clash Clash Bang Bang gibt es bereits seit 2014 und unser Genre ist eine Mischung aus intergalaktischer Popmusik, Elektro-Clash und Prog-Pop. Im Gepäck für euch habe ich unser erstes Video, Android Lover, auf das ihr euch jetzt schon freuen könnt. Möchtet ihr mehr wissen? Dann könnt ihr mich gerne direkt über gescher.org erreichen. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr uns besucht. Bei YouTube, Facebook oder clashclashbangbang.com. We come in peace. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Her sadness made her mother cry. Melancholia took over. Even the blue sky would die to make her run for cover. She loves to be in pity, lying on the floor. Crying makes her pretty. Longing makes her crawl. She's the mistress in distress. Every day he loves her less. Who would have guessed? She's got a reason why. It's the devil in his eyes. It's his one-way compromise. It's his body made of steel. It's the way he makes her feel. It's his tongue touching her heart. It's the way he plays his cards. He breaks her when he leaves. The beauty and the beast. One-way compromise. It's his body made. Künstler im Porträt. Liebe Zuhörer, das war gerade Jace Everett mit seinem Song Bad Things. Und jetzt im Studio bei uns Gesha G14, auch ein Musiker. Und zwar von der Band Clash Clash Bang Bang aus Berlin. Hallo Gesha. Hallo Ellie. Clash Clash Bang Bang, was ist das eigentlich für eine Band? Clash Clash Bang Bang besteht ja aus 4 Musikern. Und da gibt es einmal den Marsianer, das ist Corsair, der spielt Keyboards und singt auch. Dann haben wir Lia, das ist eine Prinzessin vom Mond. Wir haben einen Krieger, nämlich den Alexei Zusetitov, der kommt vom Saturn und spielt Drums, weil der ja perkussive Klänge schon gewohnt ist. Artillerie und Drums klingt ja oft ähnlich. Und dann gibt es eben noch mich. Ich bin Wissenschaftler so nennt man das auf der Erde vermutlich, vom Jupitermond Ganymed. Und ich spiele E-Geige oder E-Gitarre im Wechsel. Und wir machen Intergalactic Popmusik. Das klingt ja sehr interessant. Was bedeutet das? Das habe ich noch nie gehört von einer anderen Band. Im Grunde genommen ist das auch nur pure Werbung, denn wir sind gar nicht intergalaktisch. Wir kommen alle aus demselben Sonnensystem wie ihr. Das heißt also, wir kommen aus vom Mond, vom Saturn, vom Mars und vom Jupitermond Ganymed. Sprich, alles dieselbe Galaxie. Intergalaktik ist eigentlich nur Werbesprech, aber wir nennen es halt so, weil es dann noch größer klingt. Und wir haben den Anspruch, bei den universalen Musikcharts zu punkten. Es ist also so, dass ihr euch für eure Band eine Rahmenhandlung quasi ausgesucht habt. Wie seid ihr denn darauf gekommen, euch so einen Rahmen auszusuchen? Und ist das eher ein Korsett für euch, in das ihr euch zwängen müsst? Oder gibt es euch auch viele Freiheiten? Wir haben uns diese Charaktere überlegt. Wir wollten, als wir uns zusammengefunden hatten, eine Bühnenshow konzipieren, die dann auch möglichst über die Songs hinausgeht und uns vielleicht auch ein bisschen einen Rahmen dafür bietet. Die ersten Songs haben wir gemacht, ohne dass wir diese Charaktere hatten und ohne dass wir dieses Konzept und die Story dazu hatten. Das heißt also, die mussten sich dann später einfügen. Das zweite Album, das ist dann auf jeden Fall auch im Rahmen dieser Charaktere entstanden. Da gibt es mehr Bezug zwischen Charakter und Songs. Trotzdem sind die Songs aber eigenständig. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, dass das eigentlich kein Korsett ist, sondern wir können uns ja relativ frei bewegen. Dadurch, dass wir Außerirdische sind und eigentlich noch niemand vorher einen Ganymedianer beispielsweise kennengelernt hat, kann ich mir ausdenken, wie dieser Ganymedianer sein kann. Jetzt könnte man natürlich fragen, ich weiß nicht, ob du das tust, dass das dann unpersönlicher wird, aber ich finde, dass man durchaus auch trotzdem sehr persönliche Themen in diesen fremden Charakter stecken kann. Also unpersönlich finde ich es auf gar keinen Fall. Dann erzähl mir doch mal bitte, wie bei euch so eine Songproduktion funktioniert. Also dürfen alle ihre Meinung mit reinbringen? Wenn man mit 4 Leuten versucht, Kunst zu schaffen, ist es ja nicht immer so leicht. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass jemand einen Songtext geschrieben hat und der darf dann bestimmen, in welche Richtung es geht. Und wenn ich mir jetzt einen Text überlege und die anderen sagen dann, Mensch, das könnte so und so klingen, dann kann ich sagen, nee, habe ich mir aber ganz anders vorgestellt und dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Wenn die jetzt aber sagen, ja, das ist ganz toll, dann machen wir das natürlich so. Und manchmal ist es so, dass wir uns nicht nur den Text überlegen, sondern auch schon einen kompletten Track dazu entwerfen. Manchmal ist es auch so, dass noch gar nichts so richtig da ist und dass sich das erst bei den Proben dann entwickelt. Und dann entsteht das eben wirklich zu viert. Ich kann konkrete Beispiele nennen, zum Beispiel Chasing the Moon ist während einer Probe entstanden. Da gab es am Anfang den Text von Lia und wir haben den dann während der Probe irgendwo entwickelt und das dauerte keine 2 Proben, dann war der Song fertig. Bei Almost Intelligent beispielsweise ist es so, dass ich den Refrain schon für Monate, Jahre in meinem Kopf hatte und ständig einen Ohrwurm davon hatte und dann irgendwie mich mal zu Hause hingesetzt habe und den Song dazu geschrieben habe und im Grunde genommen spielen wir jetzt genau diesen Song und alle anderen fanden den einfach so toll. Ja, ich glaube, die Beatles haben das auch so gemacht, dass einer die Hoheit hatte, also der quasi den Impuls mitgebracht hat. Ach, ne? Der darf dann auch bestimmen. Und ihr komponiert auch alle? Wir komponieren alle und wir komponieren sehr unterschiedlich. Es ist so, dass bei Corsair beispielsweise immer nur schon eine sehr konkrete Vorstellung im Kopf existiert, aber die Ausarbeitung dann doch in der Band passiert. Bei Alexei und bei mir ist es so ähnlich, dass wir schon meistens einen Entwurf mitbringen, den wir irgendwie am Computer gebastelt haben. Und bei Lia ist es so, dass sie entweder nur den Text hat oder sich auch, wie zum Beispiel bei Android Lover, zu Hause schon hinsetzt und dann die Melodielinien mit dem Klavier versucht herauszufinden und dann uns diese Melodielinie dann auch schon vorgibt. Mhm. Ja, und du kennst ja auch unser schönes Oldenburg hier, auch als Musiker, jetzt nicht mit Clash, Clash, Bang, Bang, sondern mit Kopfkracher oder eigenen Projekten. Mich würde mal interessieren, ob Berlin eigentlich, weil es die größere Kulturlandschaft ist, zumindest in meinem Kopf, ob es da leichter ist, als Musiker Auftritte zu bekommen und ja, ob das Publikum da anders ist. Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich in Oldenburg noch nie ein Konzert organisiert habe. In Berlin ist es nicht leicht, ein Konzert zu organisieren. Es gibt dort es gibt jede Menge Open Stages für Leute, die einfach als Kleinkünstler dort auftreten möchten. Sobald man aber versucht, einen wirklichen Abend zu gestalten, wird es schwierig, weil die meisten Clubs dann entweder zu teuer sind oder die Soundanlage nicht allzu gut ist. Also es gibt dann wenige, bei denen man sagen kann, ja, hier ist die Zusammenarbeit auch schön und das ist möglich, also für einen Anfänger dort einzusteigen. Okay. Alles sehr spannend und du hast uns ja auch etwas mitgebracht. Das Mitbringsel des Monats. Ja, Was ist das denn? Das ist ein Musikvideo. Ich weiß nicht, wie wir das im Radio hier darstellen, aber das ist. Auf Facebook, was parallel läuft. Mhm. Auf Facebook läuft diese Radiosendung parallel. Dann hätte ich mich auch schön machen können. Und auf jeden Fall ist es das erste Musikvideo von unserer Band Clash Clash Bang Bang. Android Lover heißt das. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Clash, Clash, Bang, Bang. Macht euch bereit zum Systemcheck. General Alexei von Setitov vom Saturn zum Systemcheck, bitte. Ring des goldenen Planeten, ich bin bereit. Mr. Corsair vom Mars zum Systemcheck, bitte. Aye. Corsair, bereit zum Systemcheck. Dasher the 14th of Green Skull vom Ganymede zum Systemcheck. Bin da, bin immer, war gar nicht weg. Mondprinzessin Leah Hell zum Systemcheck. Bereit. Systemcheck. Complete. Android Lover. Auf in die Schlacht. My sweetheart has been perfect, literally made for me. Programmed to detect and fill my every need. The intergalactic sex program gave me endless joy. And he wasn't just a man, he was also a hot tomboy. I miss you, my android lover. I miss you, my android lover. I miss you, my android lover. Wanna kiss you, my android lover. She was your android lover, he made your booty hover. She was your android lover, she took you undercover. He was your android lover, he made your booty hover. She was your android lover, she took you undercover. He went into cuddling mode and simply took care. We developed our own codes, we laughed and I brushed my hair. But when I began to love you, you said that shouldn't be. Love is not your intended use, you couldn't ever love me. I miss you, my android lover. I miss you, my android lover. I miss you, my android lover. Wanna kiss you, my android lover. Android, so I chose Mitbringsel des Monats. Zurück im Studio mit Gesha G14 von Clash Clash Bang Bang. Ihr habt gerade gehört Android Lover, euer erstes Video. Gesha, wie fühlt man sich, wenn man das erste Mal in den Händen hält und anschaut? Das ist ein bisschen so, wie wenn man den ersten Song aufgenommen hat, finde ich. Nein, aber ohne Scheiß, also es ist halt für mich so gewesen, dass ich die ganzen Rohdateien ja auch schon gesehen hatte und dann habe ich mich daran gesetzt und habe das zusammengeschnitten. Und ich war total begeistert davon, wie gut die Qualität der Dateien waren. Und als ich dann tatsächlich dann später dieses fertige Produkt hatte, das fertige Video, das war schon schön. Ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Also wie dreht man so ein Video? Hattet ihr da irgendwelche Hürden, die zu überwinden waren? Man kauft sich ein Bluescreen. Greenscreen ging bei mir nicht, weil ich ja sehr grün auf der Bühne bin und dann wäre ich ja transparent, das wollte ich nicht. Diesen Bluescreen spannt man auf, leuchtet den gut aus und wir haben ein Casting durchgeführt. Wir hatten ja eine Schauspielerin, die gute Selavi, die den Androiden gespielt hat, die Androidin. Dann haben wir einen Kameramann gehabt, den Lawfuin, der auch ein bisschen die Regie geführt hat. Also es gab so ein Team aus drei Personen, das war einmal Lawfuin, dann einmal die Lisa Birkholz und die Ronja Bauer. Die drei haben sich ein bisschen ergänzt. Also zum Beispiel Ronja Bauer hatte eben schon relativ viel Erfahrung mit Bluescreen und die konnte dann das mit der Ausleuchtung ganz gut machen. Während sich Lisa und Lawfuin abgewechselt haben mit der Kamera und auch mit den Regieanweisungen. Vorher hatte ich mich noch mit Atalia Altmann getroffen, die mit mir zusammen das Storyboard ausgearbeitet hat. Und davor habe ich dann noch aufgeschrieben, was denn eigentlich zu den bestimmten Sekunden passieren soll. Das heißt, also ein bisschen Vorarbeit ist auf jeden Fall auch erforderlich. Aber wenn man das gemacht hat, dann geht das ratzfatz. Also im Grunde genommen, wir haben uns dann eingemietet in einem Raum, der war abgeschottet vom Außenlicht und haben dann mit diesen Softboxen gearbeitet. Wie gesagt, Bluescreen, das A und O ist die Ausleuchtung des Bluescreens, damit das dann irgendwie auch alles gleichmäßig ist. Während des Videodrehs spielt ja der Sound überhaupt keine Rolle. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Man kann ständig irgendwelche Regieanweisungen geben, weil ja dann später der Sound einfach, der ist ja schon da. Mhm. Dann haben wir die einzelnen Szenen, die auf diesem unserem Storyboard standen, einfach abgedreht. Ein Storyboard, was ist das? Kannst du uns das erklären? Ein Storyboard. Ein Storyboard bedeutet einfach, dass man es wie ein Comic eigentlich Szene für Szene ganz grob skizziert. Also welche Kameraperspektive ist das? Welche Personen sind daran beteiligt? Anhand dieses Storyboards kann man dann später auch einen Drehplan abstrahieren. Das heißt also, man schreibt dann auf, ja, hier, wir drehen zuerst alle Szenen, bei der die und die Person zu sehen ist. Und danach drehen wir dann die Szenen, bei denen die Kamera von oben filmen muss oder so etwas. Und das ist sehr hilfreich, wenn man möglichst effizient arbeiten möchte. Und warum habt ihr euch denn eigentlich für einen Bluescreen überhaupt entschieden? Das Szenario ist ja schon ein bisschen eigen bei diesem Song und der Bluescreen erlaubt eben eine sehr große Freiheit, was man jetzt dahinter schneidet, ob man überhaupt etwas dahinter schneidet. Und bei uns ist das jetzt so, dass wir dahinter ja meistens irgendwelche abstrakten Grafiken haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten möchte, was man da tatsächlich sieht, aber nee, mache ich, ne? Oder? Kann ich eben einfach mal, das ist ja jetzt, da habt ihr mal was Exklusives und so. Also wir haben dann den Videoschnitt auch zweigeteilt. Das heißt, ich habe die Strophen bearbeitet und da habe ich dann auch da entschieden, was dann im Hintergrund zu sehen sein soll, während Alexei die Refrains bearbeitet hat. Und Alexei hat ja vor allem Sternbilder in den Hintergrund gepackt und Milchstraßen und so etwas. Bei mir ist es so, dass gerade bei der Startsequenz, die auf der Erde stattfinden sollte, der Alexanderplatz im Hintergrund zu sehen ist, was man auch sehr schnell erkennt durch den Fernsehturm und so weiter und so fort. Aha. Das sollte einfach eine bestimmte, also damit sollten wir sagen, okay, wir sind jetzt hier, wir gucken nach oben, dann gibt es einen Kameraschwenk zum Mond und der Rest findet auf dem Mond statt. Wie sieht es auf dem Mond aus? Habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, habe verschiedene Sachen ausprobiert und im Grunde genommen ist im Hintergrund immer so, da sind drei Pilze, die ich sehr nah rangezoomt habe und sehr unscharf sind. Aber die laufen da im Hintergrund immer durch das. Ach, das habe ich nicht erkannt. Nein, das erkennt auch keiner. Das sind so drei Pilze, da habe ich auch natürlich die Farbe verschoben, sodass die dann etwas bläulich aussehen und so, ja. Aber du hast auch sehr viel Erfahrung, wie es scheint, im Videoschnitt, oder? Oder hast du dir das dadurch angeeignet auch? Nein, also den ersten Film haben wir gedreht, als wir 1994 irgendwie unsere erste Kamera oder so hatten. Und das ist ein ganz großartiger Film, bei dem ich den Schurken gespielt habe. Top Team heißt das gute Stück. Und das ist aber sehr ein Hobby. Hast dich immer schon mit beschäftigt. Ihr hattet ja richtig Make-up-Artisten auch da, oder? Also ihr wurdet richtig professionell auch geschminkt fürs Video und euer Android wurde Body gepainted. Von Roche Reisner, das muss ich auch auf jeden Fall noch erwähnen, ein großartiger Künstler aus Berlin. Ja, super spannend. Das klingt nach einem großen Abenteuer, so ein Videodreh. Ist auch viel Arbeit, ne? Ich habe mal in einer Talkshow von Tyra Banks den Spruch gehört, ein Job macht so lange Spaß. Also so ein Job in der Öffentlichkeit wie Musiker, Model macht so lange Spaß, bis man ihn machen muss. Ist das beim Videodreh so, dass man nach ein paar Stunden, denn das dauert ja bestimmt ein paar Tage auch sogar, dass man dann irgendwann denkt, ich will nach Hause? Also wenn ich diesen Spruch von Tyra Banks richtig verstehe, dann geht es um das Muss. Und wir müssen ja in dem Sinne nicht, sondern wir wollen ein Musikvideo drehen. Und deshalb hat uns das sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich hat der Dreh gerade mal 6 Stunden gedauert. Wir hatten nur 6 Stunden Zeit, wir hatten diesen 6 Stunden Timeslot in diesem Raum gemietet und wir mussten in diesen 6 Stunden den Aufbau schaffen, die Ausleuchtung, das Make-up, das hat auch schon relativ lange gedauert, natürlich. Und das war ein sehr, sehr straffer Zeitplan. Tatsächlich haben wir dann alles geschafft und hatten sogar noch ein bisschen Puffer. Nicht viel, aber ein bisschen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, liebe Zuhörer, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das Video von Clash Clash Bang Bang, Android Lover. Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik von den Sisters of Mercy, Temple of Love. Und danach geht es weiter mit Gesha G14 bei Ally and Allies. Glas der Wahrheit. Da sind wir wieder zurück im Studio mit Gesha G14 aus Berlin, der extra für uns hier angereist ist. Ich übergebe dir hiermit das Glas der Wahrheit, lieber Gesha, und du wirst dir daraus einen Zettel ziehen und wirst die Frage beantworten. Ich habe großen Respekt vor diesem Glas, aber ich öffne es mal. Ja. Wow, das ist jetzt ein bisschen wie bei Indiana Jones, habe ich den Eindruck. Großer Zettel. Kennst du das Phänomen des leidenden Künstlers von dir selbst? Hui, da fängst du aber gleich an hier mit richtig tiefen Fragen auch. Also es ist bei mir so, dass ich in der Situation, in der ich leide, keine Kunst mache. Aber wenn ich dann später Kunst mache, dann kann es sein, dass ich mir diese Situation wieder ins Bewusstsein rufe und dann darüber dann doch einen Song mache oder einen Kunst oder so etwas. Ja, dass das also autobiografische Werke sind, zum Teil auch. Natürlich, die Autobiografie kriegt man aus seinem Kunstwerk nicht raus, im Gegenteil. Also ich möchte sagen, dass der normale Künstler, so wie ich, erstmal nicht leidet, dass es aber also nicht mehr leidet als ein anderer Mensch, dass aber die Menschen, die leiden, manchmal auch Künstler sind. Also ich glaube, dass Kunst auf jeden Fall ein Instrument ist, mit dem man Emotionen verarbeiten kann und das ist ja irgendwie auch stating the obvious, ne? Ich ziehe jetzt noch eine Frage. Gibt es weitere Kunstformate, in denen du dich gerne ausprobieren möchtest? Ich habe mich ja schon in vielen Kunstformaten ausprobiert. Buch geschrieben, Musik gemacht, Film gemacht. Wo möchte ich mich ausprobieren? Vielleicht so Concept Art oder sowas. Vielleicht. Ich weiß nicht, wenn es den richtigen Rahmen hätte. Was meinst du damit? Irgendwie einen Raum zu gestalten oder so etwas oder eine Idee darin zu verwirklichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Ideen brauchen, aber das wäre, glaube ich, mal ganz nett, sowas zu machen. Du hast ja auch schon geschauspielert. Ja, oder? Aber nicht gut. Aber ausprobiert. Ausprobiert, genau. Und du bist auch Fotomodell für einen Kalender. Richtig. Also du hast ja wirklich alles schon ausprobiert. Das kann man sich auf deiner Homepage auch anschauen und sogar kostenlos runterladen, nicht wahr? Ja, vieles davon. Also bei dem Kalender, da geht es eben, ja, also es gibt mehrere Kalender von mir und der letzte Kalender, den ich gemacht hatte, das ist der sogenannte Cross-Gesha-Kalender, sprich ich ziehe mir Frauenklamotten an und posiere in möglichst ernsten Situationen des Alltagslebens einer Frau. Und kann man den auch über deine Homepage, kann man den da auch sehen? Ja, der wird jetzt auch online stehen. Wie heißt die denn? Die Homepage. Die Homepage hört auf den wunderbaren Namen gesha.org. Puh, diese Frage habe ich also auch überstanden. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so in dieser Büchse ist. Gibt es Phasen, in denen du der Kunst den Rücken kehrst? Das ist schwierig. Phasen. Also ich finde schon, dass das Leben auch ein bisschen aus Phasen besteht, ja. Dass ich wirklich der Kunst in den Rücken kehre. Kunst ist so ein fundamentaler Bestandteil des Lebens, dass ich nicht finde, dass man der komplett in den Rücken kehren kann. Manchmal ist sie weniger im Fokus, manchmal ist sie mehr im Fokus, aber dass sie komplett weg ist, das kenne ich eigentlich nicht. Ja, dass du es ganz aufgeben wolltest, weil ich habe das irgendwie alle 4 Monate. Aufgeben? Ja. Aber dann... Puhu. Aber das ist doch, das, Kunst strengt doch nicht an. Kunst ist doch einfach ein, da denkt man doch dann einfach nur und hat entwickelt Ideen. Und das selbst strengt doch nicht an. Erst die Umsetzung strengt doch an. Findest du? Ja. Ich glaube, der Schritt in die Öffentlichkeit, der strengt an. Ja, der auch. Das gehört ja auch zur Umsetzung dazu. Ja, das gehört irgendwie zur Definition von Kunst für mich dazu, dass man es auch irgendwo präsentiert. Was jetzt eigentlich nicht heißen soll, dass jemand, der zu Hause für sich was zeichnet, kein Künstler ist. Eben. Eben, und ich denke jetzt eben, natürlich gibt es diesen Moment, in dem ich sage, okay, Konzert lief nicht gut oder Mensch, niemand hat meine Musik, mache ich eben nur noch für mich alleine. Ist okay. Aber das ist ja dann trotzdem nicht der Kunst den Rücken kehren. Das ist ja dann einfach nur, ich kehre der Gesellschaft den Rücken zu. Aber hast du zum Beispiel ein konkretes Beispiel, von dem du sagen würdest, das mache ich nie wieder? Ja, und zwar im Wrestling-Outfit. Fotos machen, da mache ich das nie wieder, dass man mir dann sagt, so, wir müssen jetzt immer noch Strasssteinchen auf deine Brustmuskeln kleben und dann mit Prittstift, das mache ich nie wieder. Zieh doch noch eine und danach hinterlässt du uns bitte auch eine. Ich ziehe jetzt mal die letzte Frage. Mhm. Boah, da sind noch so viele Fragen drin. Mhm. Es ist Schicksal, welche du ziehst. Ja, ich merke das schon. Oh, die ist lang. Was muss deiner Meinung nach ein Zusammenschluss von Künstlern zu einer Gruppe machen, um sich im kreativen Prozess zu vertragen? Dieses Rezept besteht meiner Meinung nach darin, dass man sich gegenseitig definitiv respektiert. Die künstlerischen Zusammenschlüsse, die ich kenne, die funktionieren, zumindest über einige Monate, wenn nicht Jahre hinweg, haben oft ganz unterschiedliche Herangehensweise an diese Kunst, aber die tolerieren dann jeweils die Herangehensweise der anderen. Oder man macht es wie Frank Zappa und sagt einfach, ich bin der Gott und ihr müsst mich anhimmeln und wenn ihr das nicht macht, dann fliegt ihr raus. Aber wenn man das wirklich als Zusammenschluss sehen möchte und nicht als, okay, da ist einer, der hat den Masterplan und alle anderen müssen sich unterwerfen, dann muss das irgendwie auf Augenhöhe stattfinden und auch wenn man die anderen total doof findet, muss man die dann erstmal ausreden lassen und ja, mit deren Ideen dann auch konstruktiv umgehen. Ja, weil in der Gruppendynamik, irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man sich reibt so und nicht einer Meinung ist und da auch vielleicht nicht drüber hinwegkommt, würde ich sagen. Und ich finde eigentlich, Frank Zappas Konzept, das klingt furchtbar egoistisch, aber ich finde das irgendwie auch richtig inspirierend. Er sagt einfach mal, ich bin der Chef. Und ja. Das ist aber ja auch in Ordnung, weil er das von vornherein klar macht und er bezahlt auch alles und er konzipiert alles und das ist ja sein Kunstprojekt, an dem andere teilnehmen. Und Projekt anderen, würde er mich wahrscheinlich verhauen. Das ist ja auch richtig. Es ist ja auch so, dass die anderen, die daran teilnehmen, dann auch schon die Rahmenbedingungen kennen, wenn sie da mitmachen. Ja. Und genau deshalb auch daran teilnehmen, klar. Ja. Aber wenn man das jetzt anders umsetzen möchte, also wenn man jetzt eben nicht bei so einer strengen Hierarchie sich untergeben möchte, dann ist es so, dass trotzdem für die einzelnen Punkte die Verantwortlichkeiten dann trotzdem auch fertig, also fixiert werden müssen. Hattet ihr bei Clash Clash Bang Bang mal einen Konflikt, den ihr überwinden musstet zu viert? Grundsätzlich ja. gibt es auf jeden Fall immer wieder solche Situationen. Meistens sind es kleinere Konflikte. Und manchmal ist es auch so, dass das schon größere Konflikte sind. Manchmal auch einfach nur organisatorischer Natur und gar nicht so sehr künstlerischer Natur. Ich würde mich sehr freuen, wenn du unserem Glas noch eine Frage hinzufügen könntest. Na, sehr gerne. Wenn du dich entscheiden könntest oder müsstest zwischen den beiden Superkräften, fliegen können oder unsichtbar sein? Welche dieser beiden Superkräfte würdest du dann auswählen und warum? Eine spannende Frage. Mal gucken, wen das Schicksal trifft und wer die zieht. Wir werden dich auf dem Laufenden halten. Das hoffe ich. Vielen Dank, dass du da warst. Gute Reise nach Berlin zurück. Und jetzt kommt von Shampoo Trouble. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Auf bald! Liebe Zuhörer, 60 Minuten sind schon wieder vorbei. Das ging rasend schnell. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, informieren und dass ihr auch eine Menge Spaß hattet, genau wie ich. Gesher G14 ist bereits wieder auf dem Weg nach Berlin. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Meldet euch gern bei mir. Ich freue mich über den Kontakt. Diese Sendung könnt ihr auch schon bald auf YouTube finden. Und ich schließe jetzt mit einem meiner Lieblingslieder von der Band Seven Mary Tree mit dem Titel Shelf Life. Danach kommt von Kashin Hide You. Tschüss! Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1.